hielt mir eine Knarre an den Kopf. Hat alles verloren, jeden einzelnen Knopf. Ich sah keinen Weg mehr, ich sehe kein Zurück. Ich hatte im Leben niemals Glück. Zwei Gestalten an mich heran. Sie wollten mir helfen, von mir einen schwarzen Mantel an. Was blieb mir übrig? Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Sie sagten, sie wollten mich engagieren. Ich hab's versaut. Was hab ich nur getan? Sie haben mir ein Haus gebaut, doch ich musste zu viel bezahlen. Ich hab es nicht gewusst, sonst hätte ich es nie getan. Ich wusste nichts von ihrem Plan. Und rühre vor mich hin. All die Toten, das ergibt doch keinen Sinn. Die Bombe geht hoch, allein für einen Zweck. Falsche Entscheidung, falsche Politik. Ich hab's versaut. Was hab ich nur getan? Sie haben mir ein Haus gebaut, doch ich musste zu viel bezahlen. Ich hab es nicht gewusst, sonst hätte ich es nie getan. Ich wusste nichts von ihrem Plan. Ich hab's versaut, was hab ich nur getan? Sie haben mir ein Haus gebaut, doch ich musste zu viel bezahlen. Ich hab es nicht gewusst, sonst hätte ich es nie getan. Ich wusste nichts von ihrem Plan. Ist jetzt an ihrem versteckten Ort. Ich komm nochmal zurück mit einem Ziel, ich bringe sie fort. Die Bombe, sie läuft auf Zeit. Um es zu verhindern, bin ich zu allem bereit. Ich renne los mit der Bombe unterm Arm. Es war schon fast zu spät, als ich beim leeren Gebäude ankam. Ich bin auf dem Weg raus, egal wohin.